Ich seh den Himmel über mir, wenn ich deinen Herzschlag spür, dann weiß ich, dass ich lieben kann. Liebe nicht nur dann und wann, wenn meine Sehnsucht nach dir ruft, die ganze Welt ein Frühlingsduft, spür ich dich dann ganz nah bei mir. Mir ist, als stehst du vor der Tür, das ist die Stimme. Sowas hab ich noch nie gespürt, das mit uns ist sicher nicht auf Sand gebaut. Dein Lächeln ist so tief in mir, der Sternenstaub erzählt von dir. Mein Herz schlägt laut, kennt keine Zeit, Gefühle für die Ewigkeit. Die Sterne strahlen über mir, ein kleines Liebessouvenir. Auf einmal ist der Himmel leer, als ob kein Stern mehr bei mir wäre. Es ist, als seh ich nur noch dich, voll Sternenstaub, ich liebe dich. Das ist die Sternenstaub auf meiner Haut. Sowas hab ich noch nie gespürt, das mit uns ist sicher nicht auf Sand gebaut. Dein Lächeln ist so tief in mir, der Sternenstaub erzählt von dir. Wenn ich deinen Herzschlag spür, es ist, als seh ich nur noch dich, voll Sternenstaub, ich liebe dich. Das ist wie Sternenstaub auf meiner Haut. Du hast mein Herz ganz tief berührt, sowas hab ich noch nie gespürt. Dein Lächeln ist so tief in mir, der Sternenstaub erzählt von dir.